Kundgabe 1597. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.9.1940. Verschiedene Offenbarungen. Wo ist Wahrheit? In der Erkenntnis der Wahrheit stehend, wird der Mensch stets das Rechte tun, denn sein Geist weiset ihn recht. Es kann sich das Denken des Menschen wohl zuweilen in Gebieten bewegen, die seinem Wissen noch nicht unterbreitet wurden. Jedoch wird dann der Mensch auch nicht beharren in seiner Ansicht, sondern er wird in sich das Gefühl des noch nicht darüber Auskunft geben Könnenden haben und vorsichtig sein mit seinen Behauptungen. Um jedoch Irrtum zu verbreiten, ist sein Wille zu sehr der Wahrheit zugewandt, und dieser Wille schützt ihn vor irrigem Reden. Es kann nun wohl eine Frage ungeklärt bleiben, sie wird jedoch bald ihre Lösung finden durch den göttlichen Geist, der nun wirksam ist, indem er das Denken des Menschen recht leitet und ihm plötzlich die Erkenntniskraft gibt, die ihm zugegangene Antwort als Wahrheit zu empfinden, und er sie nun auch vertreten kann. Der göttliche Geist lässet nicht zu, dass sich in Streitfragen das Denken des Wahrheitbegehrenden auf falscher Fährte verirrt. Und es kann so nach voller Überzeugung das ausgesprochen werden, was gedanklich den Menschen zugeht. Denn den Wahrheitsuchenden geht die Wahrheit zu in Form von Gedanken. Und folglich ist jeder Gedanke richtig, sofern nur Gott als die ewige Wahrheit angerufen wird, so der Mensch von sich aus im Zweifel ist. Und das genüge euch zu wissen, dass immer dort die Wahrheit sein wird, wo der Geist aus Gott wirksam sein kann, und es kann der Geist aus Gott nur eine Wahrheit verkünden. Folglich müssen sich zuwiderlaufende Lehren von verschiedenen Gebern stammen. Es muss rein sachlich geprüft werden, welche Ergebnisse mit der reinen, unverfälschten Lehre Christi übereinstimmen. Nur diese verbürgen vollste Wahrhaftigkeit. Wo jedoch die göttliche Kraft, wenngleich sie begehrt wurde, auf Widerstand in Form bestehender Lehren stieß, die im Gegensatz standen zur reinen Lehre Christi, dort baute sich der Mensch selbst eine Schranke auf für göttliches Wirken. Und Kräfte gegnerischer Macht suchten nun gerade, diese irrigen Lehren zu befestigen, indem sie am Willen des Menschen, der von der verfälschten Lehre nicht abgehen will, anknüpften und den Menschen irrig beeinflussten, was jedoch nur möglich ist bei den Menschen, denen die Lehre, die ihnen geboten wurde zuvor, wichtiger ist als Gott selbst. Wer sich vertrauensvoll Gott selbst hingibt, dessen Geist muss in der Wahrheit stehen und so Gottes Offenbarungen unverfälscht den Mitmenschen vermittelt werden, müssen sie in allen Einzelheiten übereinstimmen, denn Gott als die ewige Wahrheit gibt seinen Kindern immer nur die gleiche Wahrheit. Und davon abweichende Ergebnisse sind das Produkt dessen, der wider die Wahrheit kämpft. Denn es wird der Widersacher stets Sorge tragen, Irrtum zu verbreiten. Er wird nichts unversucht lassen, die klare Wahrheit zu verschleiern. Und es gelingt ihm dies dort am besten, wo er schon Vorarbeit geleistet hat und diese Anklang fand. Er findet dort willig Gehör. Den Menschen aber, die seines Werkes niemals achteten, sondern in Gott allein ihren Lehrmeister sehen, kann nur reinste Wahrheit zugehen, denn sie empfangen selbige aus der Hand Gottes, weil sie in innigem Gebet Gott selbst um Erleuchtung bitten und also der Geist aus Gott unmittelbar in ihnen wirken kann. Amen.